Trost, ihr Frommen, seid getrost, seid getrost. Und seid getrost, ihr Frommen, seid getrost, seid getrost, zu eurer Seele vor, hebt euer Haupt empor, und seid getrost, ihr Frommen, zu eurer Seele vor. Hebt euer Haupt empor und seid getrost, ihr Frommen.